So turbulent wie heute ging es selten zu auf dem Aktionärstreffen eines einst renommierten deutschen Unternehmens. Die Kleinaktionäre schrien sich die Wut bei der Hypo-Realität von der Seele. Buhrufe, Schimpfereien, Pfiffe, gar Tränen beherrschten die Versammlung. Auch so äußert sich gelebte Demokratie. Emotionen dürfen sein auf solchen Treffen. Ihr Nachteil ist freilich, dass sie die Ursachen des Ärgers zudecken. Er speist sich bei den Aktionären der Hypo Real Estate aus zwei Quellen, aus der Wut über das frühere Management, das die Bank abgewirtschaftet hat, und aus der Wut über den Staat, der nun die Bank ganz für sich haben will und die Altaktionäre rausdrängt. Managementfehler gehörten zum Konzept der Bank. Sie hat ganz bewusst langfristig ausgereichte Kredite mit vielen hintereinander geschalteten, kurzfristig laufenden Wertpapieren refinanziert. Dass es ein risikoreiches Geschäft ist, ist Bankern klar. Immer wieder kommt es vor, dass die Zinsstruktur invers wird, dass kurzfristiges Geld also teurer als langfristiges ist, dann laufen riesige Verluste auf. Es hat niemand richtig hingeschaut, auch weil eine Tochter der Hypo Real Estate nach Dublin ausgewandert ist, der laxeren Aufsicht wegen. Managementfehler und solche in der europäischen Bankenaufsicht haben den Aktionären 90% ihres Einsatzes geraubt. Der Ärger ist verständlich, aber es wären 100% Verlust gewesen, wäre der Staat nicht eingesprungen. Nun geht es darum, ob der Staat die möglichen Früchte der Hilfe alleine ernten kann. Der Staat bejaht das, weil nur mit seiner Hilfe die Bonität der Bank steige, die Kosten der Refinanzierung senken und nur so das Geschäft wieder anlaufe. Die Aktionäre sagen, es genüge auch eine dominierende Staatsbeteiligung von 75% plus eine Aktie. Wenn der Staat Früchte ernte, dann auch mit der Substanz der Wertpapiere, und die sei in normalen Zeiten nicht schlecht und sie gehöre den Altaktionären. Ob es Substanz gibt, ist zweifelhaft. Die Bank hat heute bekannt, selbst in ihren Staatskrediten schlummerten erhebliche Risiken. Es wird also schwer, aus der Substanz einen Ertrag zu erwirtschaften. Der Großgeldgeberstaat rettet die Hypo Real Estate offenbar nur, um ein Schuldengebirge bei Städten, Kreisen, Bundesländern und ausländischen staatlichen Stellen nicht einbrechen zu lassen. Staatshilfe bei der Hypo Real Estate scheint zu bedeuten, heiße Luft in einen kaum mehr fahrbaren Ballon zu blasen. Das sollten auch die Kleinaktionäre mitbekommen. Der Staat sollte sie deshalb von diesem Restrisiko nicht befreien. Ja, damit sind auch Chancen verbunden, aber sie zu verwehren ist unbotmäßig. Rausgedrängt werden sollten die kleinen Aktionäre nur, wenn sie offenkundig Obstruktion betreiben, die Bank etwa mit Klagen lahmlegen. Aber das Rechtsgut Eigentum ist zu wichtig, um es wegen einer Hypo Real Estate zu beschädigen.